نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Ich vergesse, ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern auch im Internet gut hören können. Wenn ja, dann etwas tippen. Barakallahu fikum. Fair, inshallah. Inshallah, nutabi' fi Riyad al-Salihin. Wa kunna qad wasalna ila al-Hadith al-Thani wal-Thalathin. An Anas radiyallahu anhu qal, marra al-Nabiyyu sallallahu alayhi عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. أنس رضي الله عليه بارك الله فيكم حدثنا عن تلك المرأة وهي عند قبر صبي لها قد مات، ومن الطبيعي أنها كانت تحب هذا الصبي حبا جما، حبا شديدا، فلم تملك نفسها وذهبت وخرجت إلى قمة. لما رآها الله صلى الله عليه وسلم أمرها بتقوى الله والصبر، فقال لها اتقي الله واصبري. فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أي ابعد عني. وهذا يدل على أن المصيبة عند هذه المرأة كانت قد بلغت مبلغا عظيما، حتى أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني، ولم تعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكثرة وشدة المصيبة التي ألمت بها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اتق الله واصبري، أي اتق الله في هذا الذي تفعلينه، يعني ما تفعلي هذا الأمر الذي تفعلينه الآن ألا وهو البكاء، واصبري أو اتق الله سبحانه وتعالى أنك يعني ما تفعلي هذا الذي تقومين به، واصبري على هذا المصاب الذي أصبت به. وهذه الكلمة تقال للإنسان كما ذكرنا بارك الله فيكم، إذا الإنسان فقد أحدا من الذين يحبه فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر ويحتسب ويقول اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فهناك من الأدعية ما يقولها الإنسان عندما يصاب بمصيب. فهذه المرأة تبكي على قبر، ومن المعلوم أن البكاء على القبر لا يجوز، البكاء على القبر لا يجوز، لأن فيه نهي، والميت قد يعذب بهذا البكاء، يعني هو عليه هذا شديد أن يبكي الناس على قبره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله، ما تفعلي هذا الأمر، واصبري على هذا المصاب. قالت له إليك عني، أي أبعد عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فهنا بارك الله فيكم، سبحان الله، مسألة أنت ما تعرف المصيبة، أنت ما تعرف المصيبة، القطة دخلت، أنت ما تعرف المصيبة التي أنا فيها، أنت ما تعرف المصيبة التي أنا فيها. وكل إنسان عموما بارك الله فيكم إذا أصيب بمصيبة يظن أن مصيبته هي المصيبة الكبرى، يعني يظن أنه قد أصيب بأكبر شيء، وهو لا يعرف أن هناك من الناس من يعاني أكثر منه، ومن قد أصيب بمصيبة أكبر من هذه المصيبة التي أصابت الإنسان. ولم تعرفه، أي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لم تعرف من قال لها هكذا الأمر بارك الله فيك. فهذه المرأة قيل لها فيما بعد إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. حديث نمرة 32، أنس رضوان الله عليه berichtet, dass es dem Propheten صلى الله عليه وسلم einst passierte, dass er an einer Frau vorbeiging, die über einem Grab weinte. Er sagte zu ihr: Fürchte Allah und sei geduldig. Die Frau, natürlich nicht wissend, wer er war, erwiderte: Lass mich allein, denn du bist nicht betroffen wie ich. Du hast nicht das Gleiche, was ich habe. Als man ihr danach erzählte, dass er der Gesandte Allahs war, ging sie zu dem Haus des Propheten und sah, dass er keine Türhüter hat. Sie ging hinein und sagte zu ihm: Ich habe dich nicht erkannt. Er sagte: Die wahre Geduld ist bei dem ersten Schlag. Das wird geduldig zu sein. Und bei Muslim ist, dass diese Frau einen Jungen über ihren Jungen feind. Dieses Hadith, Barakallahu Fikum, hat zu tun auch mit unserem Thema, und zwar Geduld und Standhaftigkeit. Diese Frau hat geweint über ein Grab. Und natürlich, Barakallahu Fikum, man sollte das nicht tun. Man sollte nicht über Gräber weinen, wenn jemand gestorben ist. Und hier in dieser Überlieferung ist die Sache klar, dass diese Frau ein Kind, natürlich über ein Kind geweint hat. Sie hat ein Kind und dieses Kind starb und sie konnte sich nicht mehr beherrschen. Deshalb ist sie zum Grab gegangen und sie hat angefangen dort zu weinen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. kam vorbei. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam vorbei und er sah sie in dieser Situation, und die Situation, was sie gehabt hat, war natürlich nicht richtig, dass sie über ein Grab weint. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Fürchte Allah. Das wird fürchte Allah, was du hier tust. Es geht nicht, was du machst, dass du über ein Grab weinst. Und zeig Geduld. Das wird, wenn dir auch etwas Schlechtes widerfährt, dann musst du Geduld zeigen in diesem Fall. Die Frau natürlich hat den Propheten Muhammad s.a.w. nicht anerkannt in diesem Zusammenhang, weil sie so betroffen war, dass sie vergessen hat, wer die Person ist, die mit ihr gesprochen hat. Sie hat ihm gesagt: Lass mich in Ruhe, lass mich allein. Du hast nicht das Gleiche, was ich habe. Du hast nicht diese Katastrophe oder dieses Problem, was ich habe. Und sie hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht erkannt. In diesem Hadith, Barakallahu fikum, gibt es die Erzählung über, erstmal, wenn man sich nicht beherrschen kann. Wenn man sich nicht beherrschen kann bei Problemen, bei so einem Fall. Natürlich, das ist schlecht für diese Frau, was mit ihr passierte. Aber sie sollte eigentlich Geduld zeigen. Sie sollte nicht etwas Falsches tun, indem sie über den Grab weint. Zweitens, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr: Fürchte Allah. Fürchte Allah. Mach das nicht, weil das nicht in Ordnung ist, dass du über diesem Grab weinst. Und zeig Geduld. Und zeig Geduld, weil du Geduld brauchst. Deshalb, wenn dir etwas Schlechtes widerfährt, dann musst du Geduld zeigen und du kannst diese Bittgebete sagen, was wir von Propheten Muhammad sallam beigebracht worden sind. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallam hat uns was beigebracht, was man hier sagt. Da sagt man, wir sind von Allah und wir sind zu Allah, wir werden zu Allah wiederkehren. Oder du sagst, oh Allah, Allahumma ajurni fi musibati. Oh Allah, belohne mich für das, was mir widerfahren ist. Wachlufni khayran minha. Und gib mir Besseres, als was ich bekommen habe. So sollte diese Frau auch sagen. Aber diese Frau hat es nicht getan. Und man hat ihr danach gesagt, weißt du, wer die Person war, der zu dir gesprochen hat? Er war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dann ist sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen. فلما أتت هذه المرأة الباب فلما أتت هذه المرأة باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين أكن عنده بوابين لأن سبحان الله بارك الله فيكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج لهؤلاء فكان الناس يدخل عنده هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك ينبغي للمسؤول عن حوائج المسلمين أن لا يجعل على بيته بوابا يمنع الناس من دخوله إلا طبعا إذا كان زحاما شديدا واحتاج إلى من ينظم الأمور ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو زعيم المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور يا أخي أنه كانت الناس تدخل عليه هكذا ما في أحد يمنع الناس فدخلت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لم أعرفك أنا ما عرفتك يا رسول الله يعني ذرني أنا أعتذر ما عرفتك وفيه أن الإنسان يعذر بالجهل لأن المرأة مسكينة هنا يعني كانت من كثر المصيبة التي حصلت لها يعني جهلت في هذا الوقت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمامها الذي يقول لها اتقي الله واصبري وكذلك فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها شيء قال لها فقط اصبري ومشى فلما أتته فقالت له يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري كما ذكرنا لأنه البكاء على القبر ينافي الصبر فقالت له لم أعرفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى أي إذا ابتليت فعليك أن تصبري لأن الصبر هو في بداية الأمر وليس أن الإنسان بعد ما ينتهي الأمر يقول الآن أنا أصبر من أول يكون الأمر لما مات هذا الولد عليك كنت أن تصبري وما تفعلي هذا الذي فعلتيه فهذا هو الحديث طبعا الحديث فيه مسألة مهمة ألا وهي مسألة هل يجوز للمرأة زيارة القبور هناك من أهل العلم من يقول لا طيب ماذا نقول في هذا الحديث قالوا المرأة ما تمالكت نفسها وخرجت وكذا ولكن بارك الله فيكم الآخرون يقولون بل يجوز للمرأة تزور القبور ولكن ما تجعل ذلك عادة وهذا من الأحاديث التي تقوي قول من قال أنه يجوز للمرأة زيارة القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها لا يجوز لك أن تزوري القبور خلاص ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لازم يبين لها إذا كانت زيارة القبور حرام فلا تزور القبور زوارات القبور المقصود يعني المرأة التي دائما تزور القبور أما إذا كان أحيانا بشرط أنه ما تبكي على القبر وما تفعل مثل هذه الأمور فلا بأس بذلك والله تعالى على أعلم وهذا من الأحاديث التي قد تدل على هذا الأمر والله تعالى أعلم بارك الله فيكم diese Frau als sie hörte dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم der Mann war, der zu ihr gesprochen hat, und der hat ihr gesagt, fürchte Allah und sei geduldig, dann ist sie zu ihm sofort gegangen. Und als sie bei ihm war, sie hat gesehen, er hat keine Türsteher gehabt. Subhanallah. Es gibt keinen, der den Propheten schützt von den Leuten. Es gibt kein 1000 Polizisten und kein 1000 Bodyguards und kein Millionen Kameras und kein 500 Sekretär und kein 7000 Sicherheitsleute. Es gab gar nicht davon. Ja, es gab gar nicht. Und die brauchte auch keinen Termin. Sie ist einfach gegangen. Und subhanallah, das Beweis, barakallahu fikum, wie der Prophet Muhammad s.a.w. gelebt hat. Seine Tür war offen für alle Leute und sie könnten reingehen. Und wenn das beweist, dann beweist das, dass die Leute im Frieden gelebt haben. Weil wenn man den Islam praktiziert, dann wird man mit Sicherheit im Frieden leben. Und das war weiter auch so. Das war weiter auch so bei Abu Bakr und bei Umar und bei Uthman und bei Ali irdwallah alayhim. Es gab kein Türsteher vor ihren Türen und jeder könnte rein zu ihnen gehen. Und eigentlich, das sollte so sein. Derjenige, der für die Leute zuständig ist, soll so sein, dass er sein Platz, sein Büro, sein Haus für die Leute öffnet. Wenn die Leute Probleme haben, dann kommen sie zu ihm. Außer natürlich, wenn das übertrieben wird und wenn die Leute sehr viel werden, dann braucht man jemanden, das ist in Ordnung dann. Weil wenn Zehntausende zu dir kommen, dann kannst du nicht ohne Türsteher sein oder ohne, sage ich jetzt, jemanden, der das Ganze organisiert. Deshalb organisieren und die Sache in Ordnung bringen, ist kein Problem. Aber dass man Angst um sich hat, subhanallah, das beweist etwas. Dazu war Allah. Ja, diese Frau, die hat den Propheten Muhammad s.a.w. nicht gekannt. Als er dann gewusst hat, dass er der Prophet ist, natürlich, sie wollte sich entschuldigen bei dem Propheten Muhammad s.a.w., dass sie einen Fehler gemacht hat. Und hier ist der Beweis auch, dass derjenige, der etwas unwissend gemacht hat, entschuldigt wird. Die war unwissend in diesem Moment. Sie war außer Kontrolle in diesem Moment. Und deshalb, wenn man in außer Kontrolle Zustand ist oder unwissend Zustand ist, dann wird man entschuldigt in unserer Religion. Der Prophet hat sich entschuldigt. Die kam zu ihm, sie hat ihm gesagt, oh Prophet, ich habe dich nicht erkannt. Ich wusste nicht, dass du der Prophet bist. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr, die Geduld ist bei dem ersten Schlag. Das wird am Anfang, das wird, wenn du Geduld zeigst, dann solltest du von Anfang an Geduld zeigen und nicht später. Nicht jetzt kommst du zu mir und sagst, oh Prophet, ich habe nicht gewusst und ich habe dich nicht gesehen, deshalb habe ich das nicht getan, deshalb habe ich getan. Du hast kein Geduld gezeigt, weil Weinen über ein Grab nicht in Ordnung ist. Und du hast das getan. Und ihr, barakallahu fikum, noch eine Sache, die wir aus diesem Hadith lernen können. Darf eine Frau Gräber besuchen? Das ist die Frage. Aber was sagen wir zu diesem Hadith? Diese Frau war bei einem Grab und der Prophet Muhammad s.a.w. kam vorbei an diesem Grab. Und als sie zu ihm gegangen ist, der hat ihr nicht gesagt, zum Beispiel, Grab besuchen ist verboten. Und du darfst nicht mehr zu Gräber, weil das verboten ist. Deshalb gibt es verschiedene Ansichten von Gelehrten diesbezüglich. Manche Gelehrten sagen, die Frauen dürfen überhaupt nicht die Gräber besuchen. Andere Gelehrten sagen, die Frau darf Gräber besuchen, aber sie darf das nicht zur Regel machen. Sie darf das nicht regelmäßig machen, zum Beispiel jeden Donnerstag oder jeden Monat muss sie zweimal besuchen. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber wenn sie ein paar Mal im Jahr die Gräber besucht und dabei keine verbotene Dinge macht, dann kein Problem. Und eigentlich dieses Hadith ist für diese Ansicht. Das ist von Ansicht von den Gelehrten, die sagen, die Frau darf die Gräber besuchen, damit sie sich an Tod und an letzten Tag erinnert. Nicht jetzt, damit sie dort weint und heult. Nein, sowas nicht. Wallahu ta'ala a'lam. Ich meine, dass die Gelehrten, die gesagt haben, ja, die Frau darf überhaupt nicht die Gräber besuchen, die haben gesagt, ja, diese Frau wollte das nicht, sondern die war außer Kontrolle und deshalb hat sie das Grab besucht. Okay, aber warum hat der Prophet Muhammad Sassam danach ihr das nicht gesagt? Und es gibt eine Regel im Islam, der Prophet darf nicht etwas verschieben, was er zu erklären hat in der Situation. Der sollte eigentlich auch mindestens später ihr sagen, du darfst es nicht. Wenn jemand sagt, ja, wir wissen nicht, ob er das gesagt hat oder nicht, dann sagen wir dann. Das heißt, wenn Gräberbesuchen für die Frauen verboten, grundsätzlich verboten wäre, dann hätte der Prophet unbedingt das sagen müssen. Weil er das nicht gesagt hat, das heißt, das ist nicht prinzipiell verboten, sondern, barakallahu fikum, wie die Ansicht von den Gelehrten ist, die sagen, regelmäßiges Besuchen von Gräbern für Frauen ist verboten. Aber, dass sie ab und zu, paarmals im Jahr, die Gräber besucht, um dieses Weisheit, was ich gesagt habe, an Tod zu erinnern, an Sterben zu erinnern, an letzten Tag zu erinnern, weil man sagt, ja, die Leute, das ist okay, dass die Frau aber keine Barakallahu fikum, nicht heult, keine Bid'a macht und kein Haram begeht, wenn sie dort bei den Gräbern ist. Wallahu ta'ala ala. Das ist das Hadith. Innama as-sabr inda as-sadmati al-ula. Geduld ist bei dem ersten Schlag. Da sollte man dort geduldig sein. Aber wenn man schon kommt, dann was hat man von Geduld angezeigt? Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Yaqul Allah ta'ala: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا أيضا حديث عظيم بارك الله فيكم. هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا هو الحديث القدسي. الحديث القدسي، بارك الله فيكم، الحديث القدسي، وذلك الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى فيقول قال تعالى أو يقول الله سبحانه وتعالى. والحديث القدسي لفظا انتبه، لفظا ومعنى من عند الله، لأن بعض أهل العلم قالوا الحديث القدسي لفظا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من عند الله، ولكن هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تعالى ما عندنا نص لفظا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الفرق بينه وبين القرآن إذن؟ الفرق بينه وبين القرآن أن الحديث القدسي لا يتعبد به، أي لا يقرأ في الصلاة، ما يقال بدل الحمد لله رب العالمين يقال قال تعالى كذا، ما يقال. اثنين، الحديث القدسي مضرر أن يكون معجز مثل القرآن. ثلاثة، الحديث القدسي قد يروى بالمعنى أما القرآن لا. ولا شك بارك الله فيكم أن الحديث القدسي ليس من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا من القرآن. هذا الحديث حديث من الأحاديث القدسية يقول تعالى، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا حديث قدسي، أما لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث نبوي، حديث نبوي أي اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله. هذا الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. القدسي لا، النبوي، الحديث النبوي المعنى من عند الله، واللفظ من عند القدسي المعنى واللفظ من عند الله سبحانه وتعالى. والفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي يقول تعالى. Dann kommen wir, barakallahu fikum, zum Hadith 33 bei mir natürlich. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtete, dass der Prophet Muhammad sagte, Allah, der Erhabene, spricht oder sagt, es gibt keine andere Belohnung von mir für meinen gläubigen Diener, wenn ich seinen besten Ausgewählten von Bewohnern dieser Welt zu mir genommen habe, das wird sterben ließ, und er dies mit Geduld, mit der Abrechnung für die Belohnung betroffen hat, als das Paradies. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen sterben lässt, den du am meisten liebst oder ausgewählt hast von den Menschen, von den Weltbewohnern, und du zeigst dabei Geduld und du rechnest mit der Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala für diese Geduld, was du zeigst, weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Person sterben ließ. Die Belohnung dafür ist das Paradies. Das ist das Hadith. Diese Art von Hadith heißt Al-Hadith Al-Qudsi. Warum, barakallahu fikum, ist das Hadith Qudsi? Weil das gesegnet ist, sozusagen. Das Hadith ist gesegnet. Mehr als die anderen. Weil hier der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah sagt, Allah spricht. Wir haben normalerweise zwei Arten von Hadithen. Hadith vom Propheten Muhammad s.a.w. und Al-Hadith ist ein Hadith, in dem der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah spricht. Allah verkündigt und so weiter. Also der Prophet Muhammad s.a.w. macht diese Aussage Allah zugehörig. Al-Hadith al-Nabawi, Hadith vom Propheten allgemein, der Sinn ist von Allah und Wortlaut ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadith al-Qudsi ist Sinn von Allah und Wortlaut von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann die Frage ist, was ist der Unterschied dann zwischen den beiden? Der Unterschied ist, bei Al-Hadith al-Qudsi der Prophet sagt, Allah sagt. Aber bei dem normalen Hadith, er sagt es nicht. Ja, aber was ist der Unterschied dann zwischen Al-Hadith al-Qudsi und zwischen Koran? Weil Koran Wortlaut und Sinn von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und Al-Hadith al-Qudsi Wortlaut und Sinn auch von Allah ist. Dann, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, Al-Hadith al-Qudsi, du kannst das nicht im Gebet benutzen. Zum Beispiel, wie Qulu Allahu Ahad, du sagst, Mali Abdi al-Mu'min indi, du kannst das nicht machen. Erstens. Zweitens, du bekommst nicht für jede Buchstabe von dem Hadith al-Qudsi 10 Hasanat, wie im Koran. Drittens, Al-Hadith al-Qudsi ist nicht so mit Wunder verbunden wie vom Koran. Al-Quran kannst du nicht zum Beispiel so erzählen, sagst ja, die Bedeutung, die ungefähre Bedeutung ist so und du sagst das als Ayah. Aber bei Hadith al-Qudsi ist kein Problem. Und der Unterschied zwischen den beiden ist klar, weil Hadith al-Qudsi, der Prophet sagt nicht, das gehört zum Koran, aber bei dem Koran sagt, das gehört zum Koran. Und hier aufpassen, manche Gelehrten haben den Fehler gemacht, indem sie gesagt haben, Al-Hadith al-Qudsi ist Wortlaut vom Propheten und Sinn von Allah. Und das stimmt nicht. Weil das nicht geht. Wenn der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah spricht, dann können wir nicht anders sagen, dass dies von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Aufpassen. Barakallahu. Eben, هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الصبر. والصفي من يصطفيه الإنسان ويختاره ويختاره من ولد أو أخ أو عم أو أب أو أم أو صديق. المهم أنه يعني يكون له صلة قوية به كبيرة، يعني يحبه حبا شديدا. مو ضروري يكون الأب أو الأم أو الأخ، ممكن أنت تحب إنسان صديق لك. فإذا هذا الإنسان مات وصبرت واحتسبت الأجر، صبرت واحتسبت الأجر، فسبحان الله الجزاء عند الله عظيم، وهو الجنة، وهو الجنة. وش أكبرك الله فيكم أن هذا ابتلاء. الإنسان ما يستطيع يصبر على مثل هذه المسائل دائما، الإنسان ما يستطيع أن يصبر على مثل هذه الأمور. يعني صور الإنسان يحب ابنه حبا جما أكبر حب، ويموت ذلك الابن وهو كان يعني يحضره ويجهزه ويفعل له كل شيء ثم يموت، فماذا يفعل العبد؟ يصبر، يصبر العبد، فالله سبحانه وتعالى يعطيه على هذا الصبر الجنة. طبعا في هذا الحديث أيضا إشارة إلى مسألة بارك الله فيكم القضاء، القضاء وإلى أفعال الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إذا قبضت صفية، إذا قبضت صفية، يعني إذا أماته الله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم انتبهوا، الشر لا ينسب أبدا إلى الله، الشر ما ينسب أبدا إلى الله، يعني حتى لو كان، لو طبعا انتبه الآن، لو الذي تحبه مات، هذا بالنسبة لك شر يؤذيك، ولكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد خيرا لك، لأنك لو احتسبت وصبرت فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيك على ذلك الجنة، وهذا هو. والشر ليس إليك أبدا، في فعل الله سبحانه وتعالى ما يوجد شر، في الذي يقدره الله سبحانه وتعالى ما في شر، وإنما في المقدر، في المقدر يعني في مفعوله في شر، أما في فعله أبدا الله سبحانه وتعالى ما في شر. فحتى لو مرضت أنت بالنسبة لك أذى، ولكن عند الله سبحانه وتعالى ترفع درجتك، والله سبحانه وتعالى يغفر لك من سيئاتك ومن ذنوبك سبحانه وتعالى. فإذا الجزاء لهذا المؤمن، المؤمن انتبه، المؤمن هنا قال الذي يؤمن بالله إذا صبر فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الجنة، لأن المصيبة في ذلك كبيرة. وفي هذه المصيبة من وجه الشر، أما بالنسبة أما عند الله فهي خير إذا صبرت عليها وإذا احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. In diesem Überlieferung, wie ich schon gesagt habe, in diesem Hadith Qudsi, erstmal gibt es dieses Wort صفيه. الصفي، الصفي، wer ist الصفي؟ Das bedeutet der Auserwählten von den Leuten. Das kann dein Vater sein, oder deine Mutter, oder dein Kind, oder dein Freund, oder deine Frau, oder dein Ehemann und so weiter. Das sind die Personen, die du am meisten magst. Die du am meisten magst. Das heißt, es gibt eine Person, du magst ihn am meisten. Und diese Person stirbt. dann musst du Geduld zeigen. Du musst damit rechnen, wenn ich Geduld zeige, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir einen Lohn geben. Was ist dieser Lohn? Das ist das Paradies. Das ist das Paradies. Warum? Weil die Sache groß für dich ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat jemanden sterben lassen. Diese Person hast du am meisten gemocht von den Leuten der Dunya. Und trotzdem hast du Geduld gezeigt. Dafür bekommst du auch einen gewaltigen Lohn, wie in diesem Hadith. Mali Abdil Mu'min indi jaza. Mali Abdil Mu'min indi jaza. Und idha qabattu safiyahu min ahli dunya, thumma ihtasabu ila al-Jannah. Das heißt, es gibt keine andere Belohnung von mir für meinen gläubigen Diener. Und pass auf, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, gläubigen Diener. Der hat nicht gesagt für jeden, sondern für den, der gläubig ist. Und der bekommt diese Person den großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und in diesem Hadith gibt es natürlich die Erklärung über den gewaltigen Lohn für deine Geduld. Für deine Geduld. Und für diese Abrechnung, dass du rechnest damit ab, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir einen Lohn gibt. Und dazu gibt es die Erwähnung der Taten Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das steht hier im Hadith, wenn Allah subhanahu wa ta'ala deinen geliebten, am meisten geliebten Menschen sterben lässt subhanahu wa ta'ala. Natürlich, wenn dir das sowas widerfährt, dann ist das für dich nicht gut. Das stört dich. Und das ist gegen deinen Willen sozusagen hier. Ich möchte, dass diese Person weiterbleibt. Aber diese Person stirbt. Aber dann zeigst du Geduld. Und hier, subhanallah, wir müssen etwas wissen, barakallahu fikum. Allah tut niemals Schlechtes. Allah tut niemals Schlechtes. Das wird in Taten Allahs gibt es niemals Schlechtes, subhanahu wa ta'ala. Aber in den Getan, das wird bei uns gibt es Schlechtes. Aber Allah tut niemals Schlechtes. Und wenn dir etwas widerfährt, was für dich schlecht wäre, dann ist das bei Allah anders. Ist das bei Allah anders. Ich gebe dir Beispiel. Zum Beispiel, eine Person stirbt. Für dich vielleicht ist diese Sache schlecht, aber für die Person ist das gut. Die Person ist vielleicht gut. Weil diese Person, wenn er am Leben wäre, dann wird diese Person leiden. Dann wird diese ihm wird schlimmer und so weiter. Oder wird diese Person vielleicht seine Religion die Religion verlassen. Deshalb stirbt er auf dem richtigen Weg, ist besser für diese Person. Das könnte eine Sache sein. Zweitens, ein paar Sachen, die für dich schlecht sind, sind für die anderen gut. Sind für die anderen gut. Sabarakallahu fikum. Du musst alles, Allah niemals Schlechtes tut und es gibt nicht Böses in den Taten Allah subhanahu wa ta'ala. Aber in den Getan, das wird in uns, Teufel und so weiter, gibt es Schlechtes, gibt es Böses. Aber Allah hat alles erschaffen, ja. Aber Allah subhanahu wa ta'ala tut niemals Schlechtes, subhanahu wa ta'ala. Das kann man auch aus diesem Hadith natürlich ableiten. Ableiten, barakallahu fikum. Das heißt, wichtig für uns ist, wenn du jemanden liebst und diese Person stirbt und du zeigst Geduld, dann musst du davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das Paradies als Belohnung gibt. Das Paradies als Belohnung. Was ist jetzt besser für dich? Dass jemand stirbt und du kommst ins Paradies? Oder diese Person bleibt am Leben und später wird er sterben, auch diese Person. Wird diese Person sterben. Barakallahu fikum, sehen wir immer die Sache in der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Es kann sein, dass für mich die Sache nicht gut ist, aber für die anderen gut. Und Allah subhanahu wa ta'ala prüft unsere Geduld in diesen Handlungen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Al-Hadith al-Rabi' والثلاثين وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين ف فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. الله أكبر. الطاعون إذا وقع في بلد لا يدخل إليه ولا يخرج منه، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذا لا يعني أيضا أنه لا يعالج، لا يعالج ولا يأخذ دواء. وطبعا إذا احتاج الناس إلى أطباء أو إلى فلا بأس أنه يدخل هذا البلد منها ولا يتعب. وهذا هو أساس الحجر الصحي الذي يسمى اليوم، حتى ما تنتشر الأمراض. ثم مسألة أخرى، أن هذه الأمراض ما تنتشر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، والذي أمرض الأول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الشفاء. الإنسان إذا خرج من، إذا كتب عليه الموت سيموت سواء في داره أو خارج داره، وإذا كان الطاعون في أرض فسواء خرجت أو دخلت، إذا كان مكتوب عليك أنك ستموت ستموت. ولكن إذا كان الطاعون في أرض فلا تدخلها ولا تخرج منها، وإذا كان هناك مرض جائحة في أرض فلا تدخلها ولا تخرج منها. والطاعون هذا المرض رحمة للمؤمن، رحمة المؤمن، كان عذاب ولكن جعله الله سبحانه وتعالى رحمة المؤمن. ومن مات بهذا مثل هذا المرض مثل الطاعون وغيره فهذا يكون له أجر شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الحديث رواه البخاري. عائشة رضوان الله عليها، عائشة رضوان الله عليها برشتة تزيد قسمت الله ناخ ده بست بفخاكته. Erzählte ihr, die Pest sei eine Qual, welche Allah der Erhabene als Strafe schickt. Wem aus dieser Qual wird Barmherzigkeit für die Gläubigen, dem jeder Diener Allahs, der durch die Pest gequält wird und an seinen Wohnsitz geduldig ausharrt, wohlwissend, dass ihm nur das geschehen wird, was Allah für ihn bestimmt hat, wird den gleichen Lohn erhalten wie ein Märtyrer. Das bedeutet, Barakallahu fikum, die Pest war eigentlich eine Strafe, aber für die Gläubigen wurde das Barmherzigkeit gemacht. Und wenn jemand an Pest stirbt, wenn jemand an Pest stirbt in seinem Land, weil diese Person das Land nicht verlassen hat, weil dort Pest ist, und diese Person zeigt Geduld und rechnet mit der Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, und diese Person weiß genau, gläubig ist, dass ihm das nur wieder wird, was Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, diese Person bekommt den Lohn von einem Shahid, den Lohn von einem Shahid. Und das ist subhanallah ein, barakallahu fikum, eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt in diesem Hadith sehr viel, was wir lernen können. Erstens, barakallahu fikum, aus diesem Hadith, dass diese Krankheit am Anfang sozusagen eine Strafe war. Aber für die Gläubigen ist das eine Barmherzigkeit. Man sagt ja, eine Person wird krank und ist das Barmherzigkeit? Natürlich! Weil Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Krankheit die Person sozusagen filtriert von der Sünden, was die Person gemacht hat. Erstens. Zweitens, Allah subhanahu wa ta'ala gibt diese Person höhere Stufe im Paradies. Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala prüft die Geduld von dieser Person. Deshalb, das ist nicht mehr Gewalt, sondern das ist eine Barmherzigkeit, das ist eine Prüfung, diese Krankheit. Zweitens, in diesem Hadith gibt es Prinzip von Quarantäne. Gibt es Prinzip von Quarantäne. Und zwar, wenn in einem Land eine Epidemie ausbricht, dann sollte man das Land nicht verlassen und sollte nie reingehen. Außer natürlich für die Leute, die helfen möchten, wie Ärzte und Medizinpersonal. Aber die müssen damit rechnen, dass sie auch erkrankt werden könnten. Aber das ist Barakallahu fikum Quarantäneprinzip, wenn ein Epidemie ist. Und hier ist es nur mit Pest gemeint. Die Gelehrten sagen, nein, das ist nicht nur mit Pest gemeint, sondern mit Krankheiten, die epidemisch sind, die sich ausbreiten, wie Cholera zum Beispiel oder andere Krankheiten, die auch Grund dafür sind, dass die Leute sterben. Wenn das in einem Land ausbricht, dann darfst du dieses Land weder verlassen, noch in dieses Land reinkommen. Und hier gibt es Beweis dafür, als Pest in Syrien ausbrach damals, und die Sahaba, die haben dann verschiedene Meinungen gehabt. Manche sagen, wir verlassen das Land, andere sagen, wir bleiben. Dann kam Abdurrahman auf und er sagte ihnen, ich habe den Propheten Muhammad Sassam gehört, wenn die Pest in einem Land ausbricht, dann dürft ihr weder das Land verlassen, noch in dieses Land reinkommen. Dann haben die Sahaba gesagt, wir bleiben. Und das heißt nicht hier, dass man sich nicht behandeln lässt. Man kann versuchen, sich zu behandeln. Aber Quarantäneprinzip, wenn die Leute jetzt das Land verlassen und die werden in andere Länder kommen, dann kann es sein, dass sie diese Krankheit mitschleppen. Und so, anstatt dass wir das in einer Stadt haben, dann haben wir das in 20 Städten. Und das ist nicht gut für die Menschen eigentlich. Und der Islam hat sich damit beschäftigt. Und wenn man in diesem Land bleibt, Sabiran, Geduld zeigt man, Muhtasiban, rechnet man mit der Belohnung. Was ist die Belohnung? Man bekommt den Lohn wie ein Shahid. Und man ist gläubig. Warum? Weil man sagt, das passiert uns, was Allah uns geschrieben hat. Du musst davon ausgehen, alles, was dir widerfährt, hat Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben. Und dir wird nur das passieren, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Wenn du das weißt, dann vertraust du auf Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das heißt nicht, dass man faul wird, dass man gar nicht tut. Nein, sondern man sucht nach Medikamenten, man sucht nach Lösungen. Und das ist auch in unserer Religion verankert. Aber du musst wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt hat, dass du in einem Land stirbst, egal was du machst, dann wird die Sache so sein, wie Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Und wenn der Gläubige das kennt, dann braucht er keine Angst zu haben, sondern der Gläubige dann weiß genau, ja, das wird mir passieren, was Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dann wieso mache ich etwas anderes. In diesem Hadith gibt es eigentlich, barakallahu fikum, sehr schöne Bedeutungen. Erstmal, etwas ist für manche Strafe, für die anderen Barmherzigkeit. Zweitens, Quarantäneprinzip. Drittens, Geduld zeigen. Viertens, den richtigen Iman. Den richtigen Iman hier zu haben, barakallahu fikum. Dass man weiß, ja, das passiert uns nur, was Allah subhanahu wa ta'ala uns geschrieben hat. Und wenn man so ist, dann bekommt man, das wird rechnen damit, ja, dass du den Lohn von einem Märtyrer bekommst. Manche werden sich jetzt wünschen, dass sie an Pest sterben oder an einer Epidemie. Das sollte man auch sich nicht wünschen, weil wir uns den Tod nicht wünschen, barakallahu fikum. Dürfen uns den Tod nicht wünschen, ja. Sondern wir zeigen Geduld und wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist in seinen allen Entscheidungen subhanahu wa ta'ala. Somit inshallah kommen wir zu Ende von heutigen Unterricht, barakallahu fikum. Wir haben dann drei Hadithe heute behandelt. Erstmal Hadith von Anas bezüglich der Frau. Inshallah na'ti ila nihaya bi'idhni ta'ala li hadha al-yawm. الحديث الأول الذي تكلمنا عنه هو حديث أنس عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث آخر يقول الله سبحانه وتعالى: تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إلا إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. والحديث الثالث أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة المؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. بارك الله فيكم. دي الغاية حديثة دي فيها وهذا بهند الهابن وصاد السيفا فن أنا سبحان الله عليه أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أن أنا فخاف بايكم دي فخاف hat geweint über einem Grab und weil sie ihr Kind verloren hat. Der Prophet sagte: Zeig Geduld. Sie hat gesagt: Geh weg, du weißt nicht, was mit mir ist. Als sie das wusste, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihr: Die Geduld ist bei dem ersten Schlag. Der zweite Hadith: Wenn Allah subhanahu wa ta'ala deinen ausgewählten Geliebten wegnimmt und das wird sterben lässt und du zeigst Geduld, dann wirst du das Paradies als Belohnung bekommen. Und das dritte, es war bezüglich Pest oder Epidemien, wenn die brechen in einem Land und man zeigt Geduld und man stirbt auch an Folge dessen, dann bekommt man den Lohn von einem Shahid. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tafaddal shukran. ما هذا هو الكلام؟ لذلك أهل العلم ذكروا هذه المسألة. من أهل العلم من قال أن هنا الطاعون يقصد به كل مرض فتاك، يعني المرض الذي الجائحة اللي يأتي على الناس ويقتلهم كلهم مرض. مثلا قام الإيدز ما يكون جائحة، ولكن مثلا نقول هذا الإيبولا، الإيبولا مثلا فيروس الكوليرا في أيام السعال الديكي عند الأطفال كذا، هذه المسائل كلها. فإذا كانت في بلد هذه ومات الإنسان فإن شاء الله وصبر الإنسان واحتسب فإن شاء الله يكون له أجر شهيد، طبعا إذا كان مؤمن وكذا إلى غير ذلك. فهذا هو القول الصحيح والله تعالى أعلم. إن الطاعون هنا ليس القصد الطاعون الطاعون، أما الذي يأخذ ظاهر الحديث فيقول الطاعون طاعون بس طاعون. في عصرنا الطاعون موجود؟ شو موجود في أفريقيا الطاعون نفسه، هذا إنه الإنسان يصير عليه حرارة وإنه الإنسان خلاص يموت. نعم موجود، ولكن طبعا يعني أي مرض يقصد به المرض الجائحة. وعندنا في ديننا الإنسان إذا مريض وصبر فالله سبحانه وتعالى يجره أجرا عظيما على ذلك. بارك الله فيكم. في الدامج جمايت مت بست يدي كرانكهايت دي إبيديميش إس وده نوع بست بست مانش قلاتن زاقن تسبيدوت هي نوع بست أنت زاقن ناي مت الطاعون هي wird alles gemeint, was epidemisch wird. Jede Krankheit. Und manche sagen das mit jeder Krankheit. Und normalerweise in unserer Religion ist es so, wenn du krank wirst und du zeigst Geduld, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir den Lohn. Nein, das war der Akhir. Das war هل تقرأ الفاتحة على القبر أو على الميت؟ لا يا أخي. ما تقرأ أي سورة؟ لا تقرأ، إنما تذهب تتقرأ تقول السلام تسلم وخلص، هذا هو الذي تفعله. أنما تقرأ الفاتحة وتقرأ ياسين وتقرأ البقرة وتقرأ كذا، هذا كله من البدع التي لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. بارك الله فيكم. دي فخاقة فان بغودة wenn man قريبة besucht sollte man الفاتحة lesen oder القرآن. Nein, man darf sowas nicht tun weil das nicht mit Beweis zu belegen ist. Wir kennen sowas nicht, dass man Al-Fatiha für Verstorbene liest oder Yasin oder Al-Baqarah oder Koran und so weiter. Das ist nicht, überhaupt nicht von unserer Religion. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, das Wort. إذا زارت امرأة القبور ولم تبكي ولم تجعل هذه الزيارة زيارة يعني منتظمة بحيث تصبح زوارة فيجوز العيد. هذا مثل هذا بدعة بقى، هي كثير بدعة اللي يخصصوه في وقت معين ومكان معين وكذا، هذا بدعة. مثل هذا العيد للفرح وليس لزيارة القبور. بس شو تعمل يعني؟ شو الواجب عليها؟ زرعت بأيام عادي. ما تعمل شيء، تذهب تتذكر الموت، تذكر الدنيا، تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، تقول الدعاء وتنتظر شوي، تنظر إلى نفسها، تتذكر أنها ستموت وهذا الذي مات وهذه الذي ماتت وكذا، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقها التوبة والصبر والإيمان. أما غير ذلك فلا يجوز. شو بدنا نعملنا؟ نجيب لدين جديد مشانها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. Der Bruder sagt, ja, die Frau darf die Gräber besuchen. Ich habe gesagt, es gibt verschiedene Ansichten von Gelehrten, aber die Frau darf die Gräber besuchen, aber nicht ständig und nicht regelmäßig. Nicht, dass sie immer das macht. Sagt, ja, aber was macht sie dort? Ja, sie geht dort und sie sagt das Bittgebet, was wir vom Propheten gelernt haben. Assalamu alaikum ahl al-diyari min al-mu'min al-muslimin. Und dann kann sie ein bisschen dort sich aufhalten, indem sie an Tod denkt. Sie denkt, sie wird jetzt sterben. Auch sie wird dann in diesem Leben sterben. Und sie wird am letzten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und sie sieht das Grab. Es gibt Leute, die darunter sind. Und das vielleicht gibt ihr Stärke im Iman. Das gilt für Männer und Frauen. Es gibt viele Beweise dafür, dass Frauen auch die Gräber besucht haben. Aber dass sie heult und dass sie weint und dass sie dort Yasin liest und dass sie dort Blumen auf Gräber bringt und ich weiß nicht was, das geht nicht. Wallahu ta'ala ala alam. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kithira. Wir treffen uns morgen zum Unterricht, inshallah. Subhanakallah, bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.